XV Exacherzlaff. Wie fühlen Sie sich? Diese Frage war die erste Wahrnehmung im neuen Leben des Alektorexlaff, beziehungsweise dessen, was es nun ist. Da schau her, Ribelgov, der alte Blödmann, ist seine metallische Antwort. Das Erboste, wie bitte? Seines immer noch Chefs überhört der ehemalige Rexlaff, so überwältigt ist er von seinem neuen Selbst und den neuen Parametern. Er lässt jetzt lieber erstmal seinen metallischen Kopf um die eigene Achse rotieren. Ui, knattert er dabei. Diese neue Leichtigkeit. Er bewegt sich dazu wie ein Breakdancer, ein Umstand, der Pavel Rebelgov noch mehr auf die Palme bringt. Rezlav. Brüllt dieser, reißen Sie sich zusammen, Mann. Nennen Sie mir Name und Dienstgrad. Der angesprochene Exarklasse-Roboter steht nun still da, lässt aber seine Handgelenke durchdrehen. Er antwortet. Zu Befehl, Käffchen. Ich bin wahr, er ist Rezlav, Alektro, Exarklasse, Model Andro M1. Exarrezlav war er ist ich, Sir. Ho ho ho. Daraufhin sackt die Maschine zusammen, geht in Energiespa-Position. Tilon Abendrot hat sich via Com eingeloggt und diese Aktion mittels Steuerbefehl veranlasst. Ich muss seine Kommunikationsmatrix neu ausrichten, hin zum Bewegungsapparat Finetungen. Verkündet er. Noch ist Hoffnung. Sein Verhalten ist typisch. Stellen Sie sich das doch mal vor, ohne Atmen, Schmecken, Riechen. Sie bewegen sich ohne Muskelkraft, sondern allein durch den Gedankenimpuls. Alle Merkmale, die einen biologischen Organismus ausmachen, sind binnen eines Tages wegrationalisiert. Rebelgov schüttelt heftig den Kopf, der Techniker fährt ungerührt fort. So blöd es klingt, aber das, was der da vorhin von sich gegeben hat, ist mehr als ich erwartet habe. Das sind hochmenschliche Züge. Rebelgov platzt nun der Kragen. Menschenähnlich? Das ist unbrauchbarer Schrott. Der ist doch unfähig, einen einzigen klaren Gedanken zu fassen. Theo plus Noxios, die ganze Zeit dezent im Hintergrund, kommt Abendrot unerwartet zur Hilfe. Ich sehe das bisherige Resultat auch ausbaufähig, genau wie die Jungs von der Hardware. Er hat ganz klar gesagt, dass er alle Toretzlaff zumindest war. Außerdem hat er sie gleich erkannt, mein lieber Rebelkov. Für mich bedeutet dies, dass Langzeitinformationen in die Kausalspeicher des Roboters transferiert wurden. Sein Bewusstsein, zumindest ein gutes Stück davon, ist transportiert worden. Ha, da kann ich ja nur lachen. Knurrt der General abfällig. So, und wie soll's jetzt weitergehen? Ich habe einen engen Zeitplan. Rezlav, der frühere mein ich, war fest eingespannt in mein derzeitiges Projekt. Eines von äußerster, ich möchte fast sagen königlicher Wichtigkeit. Dr. Abendrot antwortet wenig beeindruckt. Nun, wir werden Fragestunden abhalten. Die Psychologen sind ganz heiß auf den Job. Da Rezlav nun keinen Schlaf mehr braucht, geht das Ganze 24/7. Es ist kein Problem, ständig neue Psychodocs herzuschaffen. Von der Sorte gibt's genug, Rebelgov fährt dazwischen. Von Ihrem Geschwätz habe ich das bereits, Abendrot. Sie haben exakt eine Woche. Dann gibt's von mir die Entscheidung, serviert hopp oder top. Abendrot hebt seine Schultern an und die Handflächen nach oben. Er drückt damit aus, keine Einwände zu haben. Ich hab jetzt wahrlich Wichtigeres zu tun. So Rebelgov weiter. Wir sehen uns in 7 Tagen. Damit dreht er sich um und verlässt den Raum. Ich schick Ihnen tatsächlich gleich einen Schwadron Psychos rüber. Sagt Theo plus Noxius zum Mechatik Tilon Abendrot. Gleichzeitig jedoch werde ich Kollege Kulrust anraten, seine Forschung zu intensivieren. Ich hab da so ein Gefühl, dass die gute alte Transplantationsmedizin doch weniger out ist, als von Ihnen angenommen. Was sind denn das für Gestalten? Ratert der neue Rezlav in die Runde höchst interessiert glotzender Psychologen auf der anderen Seite des Tisches. So blöd diese auch sind, so sehr wissen sie doch diese erste Bemerkung ihres Gegenübers, eines Roboters der Exa-Klasse, zu ignorieren. Alekto Rezlav, richtig? Fragt einer der Namenlosen aus der Runde. Ha, ho, er schnappt nach Luft, lol. Gleich muss er bestimmt mal ums Eck. Huhuhu. Wie hat er mich genannt? Alektoretzlaw. Ja, das war was. Mann vorbei, da schau hin. Er lässt seinen neuen Apparat die seltsamsten Bewegungen ausführen. Er singt dabei metallisch Ruhuhu, Waha, Wuhu. Die psychologische Abteilung macht eifrig Notizen. Sie blinzeln heftig mit ihrem Koms. Der augenscheinliche Hauptmecher dieser Truppe, ein Mann namens Dr. Nebula Warsabi, richtet erneut das Wort an die ausgelassene Maschine. Jetzt erzählen Sie uns doch erstmal von Ihrem Auftrag, Herr Major. Ich habe gehört, Sie sind mit den wichtigsten Aufgaben betraut. Ja, bun, bun, bun, das hat ist gestimmt. Die blasen wie alle weg. Rebell Guffchen hat ihn damit beauftragt. Aber nun, heute ist es anders. Gell, Exalein, uns beide verstehen wir. 1 + 1 = 1. Damit umarmt er sich selbst bzw. die Maschine ihr menschliches Ich. Die Psychologen sehen sich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Aus ihren Gesichtern ist zu lesen, das wird eine harte Nuss. Ein Grenzfall. Vor ihnen sitzt weder eine Person noch eine Maschine, als vielmehr eine Entität, die ihre Umwelt nur noch als Witz wahrnimmt. Alle Ernsthaftigkeit ist verschwunden. Ihr ist egal, wo sie sich befindet und wer ihre Gegenüber sind. Sie beschäftigt sich mit sich selbst, trällert vergnügt und hat sogar keine Lust auf Arbeit und Brot. Die rechte Tante da hat keine Lust mehr, gibt er zum besten. Ja, schau, Exalein, wie nervös sie ist. Und immer schön nach Luft schnappen, lol. Wie was? Energiesparmodus? Ja, da drücken wir mal drauf. Ausprobieren, testen. Dann sagt er zusammen. Dr. Warsabi sagt in die Runde. Das ist schon das 7. Mal heute, diese Selbstabschaltungen sind kein gutes Zeichen. Noch 2 Tage, entgegnet die vorhin gescholtene Psychologin. Was sagen wir, Dr. Abendroth? Große Vorschritte sehen anders aus. Nebula Warsabi runzelt die Stirn. Uns nimmt das Ding dagegen über zu wenig ernst. Der einzige Name, der dem ehemaligen Major noch sporadisch über die Lippen, Entschuldigung, den Lautsprecher kommt, ist sein alter Chef. Ich schlage vor, wir lassen es drauf ankommen. Wir haben erheblich Nutzdaten gesammelt. Die auszuwerten dauert seine Zeit. Dann können wir sie abhandeln. Für Arbeit ist gesorgt. Ich werde also Tilon Abendroth informieren, dass der Proband bereit für die Gegenüberstellung ist. Von psychologischer Seite sind die Möglichkeiten erschöpft. Entweder braucht's mehr Zeit, oder, keine Ahnung, was sie mit ihm machen. Das ist ihr Problem. 2 Tage später betritt ein hektischer Rebellgurf den gleichen Raum. Schafft ihn rein, schnell, bringen wir's hinter uns. Tilon Abendroth drückt einen Knopf, eine Tür zum Nebenzimmer öffnet sich und herausschaut, so ungewöhnlich es klingt, ein gut gelaunter, spielbereiter Roboter. Kaum hat dieser den General gesehen, trötet er los. Hoho, sein ehemaliges Käffchen. Olala, wie betrübt er aus der Wäsche schaut. Exalein, sieh ihn dir an, der hat auch schon mal besser ausgesehen, hier, und von dem hat er, wir, er, sie, es früher Befehle entgegengenommen. Damit wackelt er auf seinen Befragungsplatz. Rebellgurf kocht. Retzlaw. Das ist Ihre letzte Chance. Um Himmels Willen, reißen Sie sich endlich zusammen, sonst werden Sie weggesperrt. Wow. Wow. Gut gebellt. Gleich platzt du. Deine Pumpe zerspringt fast. Meine, unsere Sensoren zeigen eine gestiegene Körpertemperatur an. Kritisch, hohoho, Abfall, Pöbel. Der Generalmajor seiner Majestät Königin Hypatia der Ersten, Pavel Rebellkow, erhebt sich. Er schaut nacheinander Dr. Tilon Abendroth und Professor Dr. Theoplus Nortzius eindringlich in die Augen. Dann zeigt er mit seinem Arm in Richtung Blecheimer und knurrt. Vex grave.